Ja, ich möchte gleich damit anfangen, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Zu meiner linken, von Ihnen aus gesehen rechten, Johannes Grenzfurtner. Er ist bekannt. Er macht sehr viel monochrom. Und er ist ein Experte in Sachen Science Fiction. Und das ist das Thema der heutigen Ausgabe von Homolka fragt: Science Fiction. Zu meiner rechten, von Ihnen aus gesehen linken, Stefan Tiron aus Bukarest, Rumänien. Er spricht ausschließlich Englisch, was die besondere Herausforderung des heutigen Abends ist. Hello, Stefan. Hi, everybody. Deswegen wird die heutige Ausgabe halb in Deutsch und halb in Englisch sein. Also es ist für jeden ein bisschen was dabei, je nachdem, welche Sprache er versteht. Ja, ich würde sagen, fangen wir gleich an. Und ich würde sagen, ich fange mit dem Stefan an, weil vom Johannes, ich möchte jetzt mal wissen, was haben meine Gesprächspartner für einen Zugang zum Thema Science Fiction? Und beim Johannes weiß ich ganz genau, den haben sie schon, wie ein kleiner Bub war in Unterzögersdorf, den UFO-Hannes genannt. Da stellt sich mir gar nicht die Frage, wo das alles herkommt. Beim Stefan weiß ich es nicht, er ist Artist in Residence im Museumsquartier und ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen. Stefan, what is your personal approach to science fiction? Well, it actually started in the 80s. All my contacts with science fiction literature and people who are really like in the fan community or coming out of the fan community because they were writing short stories for some of the independent zines that came out of the Romanian science fiction scene. And it slowly developed during the 90s where I become acquainted with some cyberpunk writers from Romania. And with them also with the so-called otaku community, which are the fans for manga and anime, which are really into also like science fiction, and they have a very well-developed community. So you're especially an expert for Romanian underground science fiction. Okay, I'll try to remember that when I create my questions. Johannes, ich habe mich ja öfter schon gefragt, ist die Science Fiction eigentlich die Karotte, die wir Menschen vor uns hertragen, in Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Was denkst du darüber? Ich glaube, dass jeder seine ganz persönliche Karotte hat und ich möchte jetzt nicht über 6 Milliarden Karotten entscheiden müssen. Ich weiß auch nicht, ob es meine persönliche Karotte ist. Also das Schöne an Science Fiction ist ja, dass es eigentlich relativ schwer ist, mal zu definieren, was Science Fiction überhaupt mal ist. Ich habe mich deswegen ein bisschen kundig gemacht und ein bisschen im Netz gestöbert und habe deswegen ein bisschen historisch betrachtet, wo Science Fiction denn überhaupt mal herkommt. Ja? Etwas später, dazu kommen wir noch. Nicht so straight, denke ich mir, nicht immer gleich zu der Was ist und zu der Begriffserklärung und so weiter. Nein, ich möchte von dir ganz persönlich wissen, wann planst du in den Weltraum zu steigen? Ja, es wurde mir verboten, ja. Ich habe es bereits jetzt gehört. Gut, Stefan, when do you plan to go to space? Well, I actually traveled to Mars because of your film, like going really into it, like the Gonna Go Mars film, which will be screened here tonight. So I think you don't really have to beam up there just to have this mind travels. So this is the value of science fiction literature, that you don't have to really go there, but be there in the book or film. Ja, Johannes. Dann rück mal raus mit deinen Definitionen. Ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, weil es ein bisschen den Begriff fasst, weil Science Fiction ja gemeinhin, was kann man sich darunter vorstellen? Also wenn man Science Fiction hört, dann hört man ja gleichzeitig Star Trek und Solaris und das passt ja eigentlich nicht ganz zusammen eigentlich. Ja? Das heißt, diese Definition, die erste, die ich gern vorlesen würde, ist aus dem Jahre 1929 von Hugo Gernsback, und Hugo Gernsback ist einer der Gründerväter der Science Fiction, würde ich mal sagen. Also er hat damals begonnen, diese Pulp-Magazine rauszubringen, also diese sehr billigen, auf schlechtem Papier gedruckten Magazine, deswegen auch Pulp, die Pulpe, im Jahre 1929. Und da hat er eben, das hieß Science Wonder Stories, und da hat er eben geschrieben in seinem Leitartikel, da hat er es nämlich noch nicht Science Fiction genannt, sondern Scientifiction. Also es war ein Wort aus zusammengesetzt, Scientifiction. Mit Scientifiction meine ich Erzählungen im Stile von Jules Verne, H.G. Wells und Edgar Allan Poe. Eine reizvolle Fantasieerzählung mit wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt. Diese erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant, sie sind auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen in einer sehr ansprechenden Form. Neue Abenteuer, die uns die heutige Science-Fiction schildert, werden morgen schon nicht mehr unmöglich sein. Das heißt, die Nachwelt wird auf sie verweisen, denn sie haben einen neuen Weg markiert, nicht nur für die Literatur, sondern auch für den Fortschritt. Also so definiert das Hugo Gernsback. Also es ist eine ganz frühe Definition. Und man muss dazu auch sagen, Hugo Gernsback war ein strikt konservativ politisch denkender Mensch. Das heißt, er war relativ konservativ denkend und war auch ganz klar der Aufklärung verschrieben und wissenschaftlichem Fortschritt, und das muss weitergehen. Das ist also quasi das, wie Hugo Gernsback damit beginnt, quasi in der Definition. Also war die Science Fiction für ihn auch eine politische Vision? Hatte er so gesellschaftspolitische Visionen? Naja, wie man sich das halt vorstellt, wenn man halt Konservative halt über Zukunft nachdenken lässt. Also so ungefähr war das dann auch. Ja, was kommt dabei raus? Da kommt mal in erster Linie ein großer Markt dabei heraus. Das heißt, denn er hat ja quasi viele Leute, auch in konservativen Kreisen, damit angesprochen. Und vor allem mal damit angesprochen, dass es Geschichten waren, die quasi unalltäglich waren. Also die wenigsten Leute haben da jetzt quasi auch auf politischen Inhalt oder was geachtet. Sie haben sich halt mal dafür interessiert, aha, da gibt es eine Zeitschrift, die kommt sehr häufig raus und da wird beschrieben, wie Leute auf dem Mars landen und sowas. Also da ging es ja mal primär auch darum, mal einfach mal wissenschaftlich mal was darzustellen, also versucht wissenschaftlich darzustellen. Wobei das eigentlich, und da komme ich dann, glaube ich, wahrscheinlich später dazu, ja eigentlich mit der Zeit sich zwei Arten von Science Fiction gebildet haben. Ich möchte kurz ein bisschen nach vorspringen und eine andere Definition herauskramen. Die ist aus den 40er Jahren, also so ungefähr 15 Jahre später, von John W. Campbell Jr., der ein ziemlich angesehener Science-Fiction-Autor damals war, und der schreibt in Astounding Science Fiction, das ist auch so ein Pulp-Magazin, schreibt er: Die wissenschaftliche Methode geht von der These aus, dass eine gut durchdachte Theorie einerseits keinem bekannten Phänomen widersprechen darf, andererseits aber neue und bisher unbekannte Phänomene vorhersagen kann. Science Fiction, so hieß die damals auch wirklich schon, versucht das Gleiche, und sie arbeitet in Form einer Erzählung aus, wie die Ereignisse aussehen werden, wenn sie nicht nur auf Maschinen, sondern auch auf die menschliche Gesellschaft angewandt werden. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was Gernsback definiert hat, und dem, was Campbell definiert ist, dass auf einmal Gesellschaft reinkommt. Also es geht nicht darum, dass man mal sich vorstellen, dass eine Rakete auf dem Mars landet, war mal der erste Schritt. Der nächste Schritt ist dann, was ist dann mit den Menschen, die dorthin fliegen, oder was passiert dann dort? Das ist dann quasi der Schritt, der sich dann in den nächsten 10, 15 Jahren vollzogen hat. Okay, danke. Stefan, what do you think about the prophecies of science fiction and the world today? Yes, what came true and what didn't come true? I would like to go back a bit to the name of Hugo Gernsback that I've heard in the discussion. And I would say that already he, the so-called founder of science fiction, he also had this technical background, so he came out of this discovery area where different technical discoveries were promoted to popular magazines. He was the inventor of this wireless telegraph, you know, and he had a patent for it, and he was also very much involved in this scientific or technological revolution at the time, which I would connect with, like what you said, because you said that he was also pretty conservative, you know. I mean, all these professor or inventor figures coming out of the 19th century, they all had this conservative aura around them, like Edison, I mean, as an inventor. But I would say that most of the science fiction writers, they were participating somehow in this making actual or making true all these discoveries that were happening at the time. So would you say that the best or the better science fiction authors are also good engineers? Not really, but they were always aware of the fact that a lot of the future discoveries or the future developments were around them, and they were circulating all this hearsay, because in most it wasn't really like a fact of the day. Okay, du möchtest was dazu sagen? Ja, ich würde gern kurz darauf eingehen, weil ich eigentlich noch zwei Definitionen habe, die das Bild dann, glaube ich, komplett machen. Also deine Frage, ob Science-Fiction-Autoren gute Techniker sein sollen, würde ich insofern gern beantworten, weil meine letzte Definition war aus den 40er Jahren, und zwischen den 40er und den 60er Jahren hat sich in der Science Fiction ziemlich viel getan. Also jetzt nicht unbedingt in den 50er Jahren, da gab es halt unglaublich viele auch Subströmungen schon. Science Fiction ist damals wirklich ein wirklich großer Markt geworden, und was auch ganz wichtig ist, es hat auch begonnen, dass extrem viele unter Anführungszeichen Amateure begonnen haben, sich für Science Fiction Literatur auch selbstgestaltend zu interessieren. Das heißt, es ist eine große Fangemeinde aufgetreten, die selbst begonnen haben, Geschichten zu schreiben. Aus diesen Reihen sind dann auch wieder gute Science-Fiction-Autoren, die auch kommerziell interessant waren, für diese Magazine herausgegangen. Aber also die nächste Zäsur, die sozusagen passiert ist, war dann in den späten 50er, frühen 60er Jahren, wo quasi das dann vollzogen worden ist, was ich eh schon angedeutet hat. Sich extrem wo sich in der Science Fiction, in der New Wave Science Fiction, wie das dann hieß, wirklich ganz extrem für soziale Prozesse begonnen hat zu interessieren. Das heißt, ich darf das kurz zitieren, also Brian Aldiss, der einer dieser New Wave Science Fiction Autoren war, schreibt, er kritisiert eben, dass Science Fiction ebenso wenig mit Wissenschaft, also ebenso wenig für Wissenschaftler geschrieben wäre, wie Gespenstergeschichten eben für Gespenster geschrieben wären. Das heißt, er zieht ganz radikal den Bruch. Das heißt, früher war es so, dass sich also sozusagen sehr viele Männer, sehr viele Leute aus der Naturwissenschaft für Science Fiction interessiert haben. Und es gibt sozusagen den Bruch dessen, dass Science Fiction immer weniger mit Technologie zu tun hat eigentlich, sondern mit Gesellschaftsmodellen, mit Vorstellungen. Und J.G. Ballard, der ja eigentlich Science-Fiction-Autor ist, gleichzeitig aber auch experimenteller Autor, der schreibt eben auch 1969 eben Zitat, dass die Vorstellung, dass ein Magazin wie Astounding oder Analog, also diese bekannten Pulp-Magazine, irgendetwas mit Naturwissenschaften zu tun hätten, ist grotesk. Man muss nur eine Zeitschrift wie Nature in die Hand nehmen oder ein beliebiges anderes wissenschaftliches Periodikum, um sogleich zu sehen, dass die Wissenschaften einer völlig anderen Welt angehören. Das heißt, die sagen dezidiert, Science Fiction hat wohl mehr mit Fiction zu tun als mit Science, und natürlich auch sich auch ein bisschen davon zu lösen, quasi von diesem Begriff der Hard Science Fiction. Ja. Also da entstehen Begriffe wie Hard und Soft Science Fiction. Hard Science Fiction, die es immer noch gibt heutzutage, ist Science Fiction, die extrem an der Technologie, an der Naturwissenschaft interessiert ist und wirklich quasi an naturwissenschaftlicher Darstellung zukünftiger Möglichkeiten. Und Soft Science Fiction ist dann das, was hier in der New Wave entsteht. Das heißt Science Fiction, die sich mit zukünftigen Dingen auseinandersetzt, die aber nicht notgedrungenermaßen was mit Naturwissenschaften zu tun haben muss oder nur entfernt. Okay, ja, ich habe da so eine kleine Theorie, dass also Science Fiction weniger was mit der technischen Machbarkeit zu tun hat, als mehr mit den Wünschen der User, also die Usability. Also zum Beispiel Raumschiff Enterprise, man wünscht sich das Beamen einfach so, dass man da solche Hebel zieht und dann verschwindet der Körper und taucht woanders wieder auf. So soll eine Maschine funktionieren, so einfach zu bedienen irgendwie. Auch wenn man nicht ganz versteht, was diese Knöpfe sind, aber jeder weiß, man zieht diese Hebel und dann macht es da so flimmer, flimmer. Stefan, did you understand what I... you speak also German a little bit. What do you think about my theory about science fiction and usability? Okay, in science fiction, a lot of what is actually impossible to some point becomes the possible, and the probable is always a subject matter of the every probability that the science bring out as a hypothesis. It's actually first tested in the writings of the science fiction writers. But I would also want to point out that they are basically very readable. So science fiction itself should be readable. And in this tradition, it goes way back also to the writers of science, like from Galilei, who actually wrote his papers also in the vulgar language so that everybody should understand it. So that there was an initial effort to make it universally readable. Okay. Ja. Johannes, was ist dein Lieblingsautor in der Science Fiction? Das ist eine schwierige Frage, obwohl einer meiner Lieblingsautoren in der Science Fiction ist Norman Spinrad, und der hat, das kann ich auch gleich in dem Zug anmerken, eine ganz schöne Definition, was Science Fiction ist. Science Fiction ist das, was als Science Fiction verkauft wird. Was natürlich eine relativ klare Definition dessen ist, dass Science Fiction quasi ein kommerzieller Markt ist, und was in dem passiert, hat eher damit was zu tun, was gewisse Verlage glauben, als Science Fiction, dass als Science Fiction verkaufbar ist und was nicht. Also gleich mal die Antwort A, Norman Spinrad mag ich sehr gerne, aber es ist wirklich schwierig. Du hast dir hier viel eine Buchliste zur Verfügung gestellt mit Büchern, die man hier erwerben kann und die du besonders empfiehlst. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Kann ich. Ja, kann ich. Ich habe auch hier ein paar zusätzliche mitgebracht, weil noch nicht alle vom Phil angekauft worden sind und noch zum Verkauf sind. Manche sind auch gar nicht mehr lieferbar. Was es im Phil gibt und was ich auf jeden Fall mal empfehlen kann, ist von Stanislaw Lem, ist auch einer meiner Lieblingsautoren, Solaris, vor allem deswegen, weil Solaris ein ganz wunderbares Buch ist, das eigentlich in die Form von Science Fiction relativ interessante philosophische Fragestellungen hineinformuliert. Das ist wahrscheinlich das, was auch dann quasi Soft Science Fiction heißen würde. Das heißt, es gibt philosophische Fragen, und wie verpackt man die, macht die zugänglich, macht die vielleicht witzig? Und in Solaris geht es eigentlich darum, und deswegen sind auch beide Verfilmungen bis jetzt gescheitert, in Solaris geht es darum, dass Lem zu erklären versucht, wie der menschliche Geist funktioniert oder wie Denken funktioniert. Und das ist natürlich relativ schwer, schon mal A, in Buchform zu bringen und verständlich, es sei denn, es ist nicht ein tausendseitiges philosophisches Werk, und das dann noch auf die Leinwand zu bringen, ist dann relativ schwer. Und man sieht es auch, dass sich die in den Kinoversuchen, dass immer sehr stark auf diese Beziehungsgeschichte runtergebrochen wird, dass ein Mann, seine Frau hat sich umgebracht und so weiter, und da gibt es halt so eine Beziehungsgeschichte drinnen. Aber eigentlich geht es um das gar nicht, sondern es geht darum, dass er also fast in einer Swift'schen Satire am Anfang in den ersten 40 Seiten quasi erklärt, dass nämlich Solaris ein Planet, der von einer Galertmasse umgeben ist und dass diese Galertmasse irgendwie denkt. Die Menschen wissen nicht, wie die denkt, was die macht, aber es scheint ein riesiger denkender Ozean oder eine riesige denkende Zelle zu sein. Und sie wissen nicht, wie sie mit dem Ding kommunizieren sollen, was sie mit dem Ding anfangen sollen. Sie wissen nur, das Ding kann den Planeten gravitativ so in einer Umlaufbahn um einen Doppelstern halten, dass der Planet nicht verglüht. Also das Ding macht was, nämlich den Planeten stabil zu halten, aber sonst haben sie keine Ahnung, was das Ding tut. Und da gibt es die ersten 40 Seiten, wo er so erklärt, die 300 Jahre der Solaristik. Also diese 300-jährige Geschichte dessen, was Menschen sich schon philosophisch und wissenschaftlich über diese Lebensform, über diese planetenumspannende Lebensform gedacht haben. Und das ist so präzise und so großartig, das ist die beste Kurzform der Technik- und Philosophiegeschichte, die man sich denken kann. Und man kann auch noch herzlich drüber lachen. Und das ist, finde ich, das ist gute Science-Fiction. Also deswegen empfehle ich zum Beispiel Solaris, aber ich gebe mal wieder zurück. Ja, Stefan, what's your favorite book in science-fiction literature? Well, it's really, really hard to say, like the favorite, your favorite, but I would recommend, for example, also The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is also an incredible book. And I would also recommend some of the books written by the so-called postmodern writer, Thomas Pynchon. You know, because we're going to discuss also this, like all this fringe literature that somehow blends into science fiction. But it's not like typical science fiction, because he's using a lot of also like historical, linguistic information coming from very different areas. But I think that the book is actually here, one of his books. It's The Gravity's Rainbow. Right, so you can check that out. Ja, also Solaris ist ja ein recht anspruchsvolles Buch und auch das, was du jetzt beschrieben hast. Aber es gibt ja auch so diese typischen eben Space Operas und was hältst du davon? Liest du das gerne heimlich? Heimlich und nicht heimlich. Also jetzt kommt meine persönliche Definition von Science Fiction. Ja. 90% Scheiße, aber man muss sie alle lesen, dass man die 10% rausfindet, die wirklich großartig sind. Das ist meine persönliche Definition. Aber das ist, glaube ich, in vielen Literaturformen so und auch in der Kriminalliteratur muss man sich durch ziemlich viel Müll, glaube ich, durchfressen, um wirklich ganz großartige Krimis dann rauszufinden. Was kann ich sagen? Also, wenn einem schon nach Space Opera ist, dann würde ich doch gleich Frank Herbert's Dune empfehlen, weil Frank Herbert's Dune, also der Wüstenplanet, ist einerseits eine ganz klassische Space, nicht ganz klassische Space Opera, weil sie ist sehr dynastisch mit sehr vielen Leuten, mit das halbe Universum ist schon erkundet und es gibt viel zu entdecken in dieser Welt und gleichzeitig hat er halt auch wirklich und wieder meine Vorliebe in der Science Fiction, sehr schöne Momente drinnen, wo er Gesellschaften erklärt und wie er zum Beispiel ökologische Zusammenhänge erklärt und wie er zum Beispiel Sachen erklärt. Ich meine, Teile von Frank Herbert, von Frank Herberts Dune, also man lernt sehr viel natürlich in der Science Fiction über die Gegenwart. Also Science Fiction kann nie die Zukunft prognostizieren, da wird sie immer scheitern sozusagen, aber sie kann viel über die Gegenwart aussagen. Das ist das Interessante daran, dass man ein Filter hat, die Gegenwart zu betrachten über die Zukunft. Und zum Beispiel in Frank Herbert's Dune habe ich wahrscheinlich mehr über die islamische Gesellschaft gelernt, als so in manchem Fachbuch über den Islam, weil er sehr schön verschlüsselt so Sachen drin einfach erklärt, wo man dann nachher drauf kommt, Moment einmal, das ist ja jetzt eigentlich... Das ist ja Schiitismus, ist das ja jetzt eigentlich, oder was macht er da? Das heißt, man kann sich schöne Sachen zusammenreimen, wenn man will, aber auch nicht. Also man kann Frank Herbert's Dune lesen, ohne irgendeine von den Anspielungen verstehen zu müssen, notgedrungenermaßen. Man freut sich dann doch, wenn man ein paar versteht und nicht mal ich will wahrscheinlich alle verstanden haben. Okay, So Stefan, do you agree with Johannes that the advantage of science fiction is that you can tell something about the presence? Yes, and I think most of the written stuff that is out there is easily contextualized. So you can really find out the matrix, the time matrix when it was written. And for example, I'm thinking, you know, like the early soap, the early space operas, like Flash Gordon, you know, and all of these like Buck Rogers, and the stuff that was actually even is available actually. The radio stories of it can be downloaded from the net, so you can get the feeling of the 30s. Fears and a lot of the social context from that time in the States. Ja, sprechen wir doch auch ein bisschen über das Raumschiff Enterprise. Was hat es für eine Bedeutung insgesamt? Was hat das Raumschiff Enterprise für eine Bedeutung insgesamt? Da musst du mir, glaube ich, mal die Seriennummer nennen. Des Raumschiffs. Also welches meinst du jetzt? Die erste oder die letzte? Nein, ich habe da eh genau an das gedacht. Ich habe gewusst, dass du so eine Frage über Star Trek stellen willst und habe deswegen ein Buch mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob es im Feed jetzt im Moment erhältlich ist, aber es ist ganz großartig. Es heißt Das Phänomen Star Trek, virtuelle Räume und metaphorische Welten, und war immer, kann nicht sagen, Star Trek-Fan. Ich habe Star Trek immer sehr gerne gesehen, weil es relativ einfach zugänglich ist und es spielt ja dauernd irgendwelche Wiederholungen im Fernsehen. Und ich habe, glaube ich, Star Trek Classic zum ersten Mal gesehen, wie ich 8 war oder so, in der 4. Wiederholung, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und das Schöne an Star Trek ist, dass es ja eigentlich, dass man nicht von Star Trek als Star Trek reden kann. Es gibt ja sehr viele Schichten in Star Trek. Also Star Trek hat ja begonnen, und das ist in diesem Buch extrem gut erklärt, und auch für Leute, die sich nie im Leben eine Star Trek Episode anschauen würden, ist es extrem gut geschrieben und wirklich mehrwertbringend, auch wenn man sich nicht dafür interessiert. Das ist eine große Ausnahme eigentlich. Es hat damit begonnen, dass Star Trek natürlich in den 60er Jahren aufgekommen ist und dass Gene Roddenberry quasi eine Vorgabe gab, wie Star Trek auszusehen hat. Also da ging es um internationale Zusammenarbeit. Es gab ja in Star Trek auch den First Interracial Kiss in US TV History, also das erste Mal, dass eine schwarze Frau einen weißen Mann geküsst hat, nämlich Uhura Captain Kirk und solche Sachen. Das heißt, es waren viele Sachen in Star Trek reinkodiert, die... Also Zunge konnte ich keine erkennen, aber so richtig Kuss, ja, so richtig Kuss, so nicht auf die Wange oder so, nein. Und Star Trek hat ja versucht, relativ viele Sachen, also eigentlich heute versucht Star Trek noch, philosophische und politische Fragestellungen quasi da reinzupacken. Dass natürlich in erster Linie mal diese Sensation hängen geblieben ist über Beamen und diese ganzen Sachen, ist eh klar. Aber schön ist zu beobachten, wie sich Star Trek verändert hat. Also Star Trek in den 60er Jahren hat einen klaren Kalter Krieg-Hintergrund. Und wenn man sich quasi so ein bisschen wie Captain Kirk funktioniert und was er macht, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Jean-Luc Picard aus den 80er Jahren, dann ist es ein vollkommen anderer Hintergrund. Also zum Beispiel diese Direktive des sich nicht Einmischens, die es gibt in Star Trek in den 80er Jahren, die gab es in den 60er Jahren in der Form zwar schon, aber sie wurde eigentlich kontinuierlich von Captain Kirk gebrochen. Also das hat er sich nicht gehalten. Aber Jean-Luc Picard, der ein bisschen philosophischer gebildet ist und ein bisschen was davon von Diplomatie versteht und von interkulturellen Zusammenhängen, der hält sich schon sehr gern daran. Und dann gibt es die dritte Star Trek-Serie, nämlich Deep Space Nine, die dann in den 90er Jahren gedreht worden ist, wo man schon merkt, das ist im selben Jahrzehnt entstanden wie Akte X. Das heißt, es ist extrem düster, es hat eine viel zusammenhängendere Handlung, es ist fast wie eine Soap eigentlich, also von der Kontinuität, und es ist klar, dass in dieser Welt, in Deep Space Nine, Star Trek in den 90er Jahren, nicht alles so eitel Wonne ist wie in den 60er Jahren, überhaupt nicht, und auch nicht so eitel Wonne eigentlich wie im Star Trek von Jean-Luc Picard in den 80er Jahren. Das heißt, da werden schon Brüche, es sind schon Brüche in den 80er Jahren vollzogen worden, aber in den 90er Jahren ist es ganz eklatant, dass es da ein bisschen bröselt im Star Trek-Universum, aber jetzt gezielt bröselt, nicht, weil es haben extrem viele Leute gesehen, aber sie haben sich wirklich viel mehr Mühe gegeben, so ein bisschen auch die Schattenseiten von Star Trek in Star Trek selbst zu verbraten. Das ist auch in Star Trek Voyager fortgesetzt worden, wenn nicht ganz so klar eigentlich, aber doch. Und naja, und die Enterprise jetzt ist ja nicht so besonders gut gelaufen, obwohl es doch ein Versuch war, ein bisschen auf Bush 2 zu reagieren. Aber das hat nicht so gut funktioniert und hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass aus dem Ding quasi, dass das Ding gemolken ist, also auch jetzt ökonomisch betrachtet. Das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun, sondern wohl damit, dass Paramount einfach nicht mehr will. Ja, gut, danke. Wir gehen in die Pause, eine halbe Stunde. Ja, bis nachher. Ja, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Willkommen im zweiten Teil von Homolka fragt. Im ersten Teil habe ich gemerkt, dass das Thema Science Fiction ein bisschen zu groß und zu weitläufig ist. Wir werden jetzt ein bisschen eine Axt nehmen und das ein bisschen zurechtstutzen. Im zweiten Teil soll es gehen um Science Fiction im Zusammenhang mit Politik und mit Horror. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Also, Science Fiction, Politik und Horror. Ich sehe da das Buch Zombie Survival Guide. Du hast das gelesen, Johannes, ist das richtig? Ja. Hat es dir geholfen? Ja, es hat. Also finde ich das gut, dass du das ein bisschen jetzt zurechtstutzen willst, das Thema, weil Science Fiction so ein unglaublich großer, unhomogener Bereich ist, dass es furchtbar ist, wie du schön sagst gerade, und dass es ja eigentlich so richtig klassische, reine Science-Fiction natürlich auch gibt, aber normalerweise ist Science-Fiction dann spannend, wenn es Überschneidungen gibt, also Science-Fiction und Horror zum Beispiel ist eine sehr schöne Überschneidung, und wenn du das die Zombie Survival Guide hier ansprichst, ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, sie ist von einem gewissen Max Brooks erstellt worden. Das ist der Sohn von Mel Brooks, das sagt schon einiges. Und Max Brooks, das sagt dir nichts. Mel Brooks, kennst du Spaceballs und diese Sachen? Dieser eher lustig motivierte Regisseur, ja. Und dessen Sohn hat eben die Zombie Survival Guide geschrieben. Das ist eigentlich im Stile dieser bekannten US-amerikanischen Survival-Bücher gehalten, also wo dann normalerweise erklärt wird, wie man halt Feuer macht mit einem Hosenträger oder irgend sowas, keine Ahnung. Ist die Survival Guide, die Zombie Survival Guide, aber ein wirklich schönes Stück Literatur, möchte ich fast sagen, obwohl es keinen Satz drin gibt, der länger als eine Zeile lang ist, weil sich Max Brooks wirklich ganz großartig mit dem Thema Zombie auseinandergesetzt hat, nämlich das einmal ein bisschen so zerlegt hat und dann quasi zusammengeschrieben hat, was er über Zombies weiß und was denn passiert, wenn die Zombies dann wirklich ausbrechen, also wenn es eine Epidemie gibt. Insofern natürlich Science Fiction, weil er die Zombies quasi als Kranke definiert, also das ist so ein Virusbefall ist das, und er sehr schön diese Gesellschaft sozusagen quasi extrapoliert, wie sie ausschauen könnte nach dieser großen Zombie-Apokalypse und dir dann auch beibringt, wie man Zombies am besten umbringt und ob das mit einer Machete. Ja, also bevor ich dem Stefan auch wieder eine Frage stelle, bitte nennen wir die fünf wichtigsten Regeln im Umgang mit Zombies. Also wenn die Zombies dann kommen, fünf Dinge, die sich jeder von uns merken kann. Fünf Dinge? Oh mein, da muss ich nachschauen. Also Punkt A. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der richtigen Reihenfolge ist. Also was ganz besonders wichtig ist, man soll sich vor Gewässern in Acht nehmen, weil die Dinger brauchen ja nicht zu atmen. Das heißt, sie können quasi überall rumlaufen. Das heißt, wenn man denkt, man ist man steht vor Wasser und das bedeutet Schutz, nein, weil da kann das Zombie rauskommen. Einfach so, ja? Nummer eins. Wenn man schon wohin trischt, dann auf den Kopf. Oder sticht oder wie auch immer. Zwei. Punkt drei, wenn quasi wirklich diese Apokalypse eingetreten ist. Also er hat auch so Kategorien von Ausbrüchen. Ausbrüche, wo nur wenige Menschen betroffen sind, mehrere Menschen, ganze Städte und quasi dann der ganze Planet. Wenn so dann halbwegs der ganze Planet verseucht ist, dann sollte man sich eher in heißen Gegenden, zum Beispiel am Äquator, aufhalten, als zum Beispiel in der Tundra, weil in der Tundra bleiben die länger frisch und verfaulen nicht so schnell und man sollte eher sich dem Äquator annähern, weil da verrottet das Zeug einfach schneller. Wie viel waren das jetzt? Zwei musst du noch. Der nächste Punkt ist natürlich das Wissen um den Zombie, also wie er entsteht, über diese Viruskrankung und Erkrankungen, wie lange das dauert, bis man quasi nicht mehr krank ist, schon tot und dann schon Zombie. Das kann auch wichtig sein. Und dann natürlich, am besten Fahrräder nehmen bei der Flucht und nicht Autos. Weil man mit dem Fahrrad relativ flink ist und nur von seiner Muskelkraft abhängig ist und nicht vom Benzin und solchen Sachen. Und natürlich, wenn man im Auto drinnen ist und da hängen 400 Zombies drauf rum, da kommt man auch nie wieder raus. Also sagen, man ist da im eigenen Käfig ein bisschen gefangen natürlich auch. Okay, Stefan, are you afraid of becoming a zombie soon? I've already become one, you know, by staying in front of screens and looking into the screen. So I think we somehow, you know, like having all these night jobs or whatever night life, we tend to become pretty rigid and like I understand. Okay. Tell me about science fiction in Romania before and after 1989. Well, there is a long history of science fiction in Romania. Some of the known writers have emigrated because everybody was trying to run away from the terrible times that happened there. Of course, it was changing. Like in the 60s, maybe it was not that bad. But in the 80s, it got really, really bad. It got so bad that it actually became some sort of a nightmare science fiction itself, you know, that you would have to live there. For example, one of the underground hits at that time, you know, was this movie called Soylent Green. What was it about? Soylent Green is actually a future society where overpopulation is one of the factors, but also pollution. And people have to wait in huge crowds just to get their food ration and all the basic stuff that they need for living. And actually this food, which was so-called bio food coming out of the oceans, out of the algae, was actually, this was the whole, is the monstrous turnover at the end, because it's actually humans being recycled and being eaten by other humans. And in Romania at the time, you know, it was so terrible because of the food shortage that a lot of you could see a lot everywhere, like on every shop, people just waiting days maybe to get, you know, like the most basic stuff like sugar or oil or something like that. And okay, today, yeah. The thing is that all of these science fiction communities everywhere in the world are very well organized, and they form small clubs near the universities, near the writers' associations, and so on. But there were also like people coming from mathematics and the sciences, which were which were involved in that, in organizing these meetings and publishing these books and translating a lot of the stuff, because there were science fiction translating from Russian or from English and so on. And a lot of these cult figures from that period actually had a big following, but that's we only found out about this after the revolution in 89. One of these guys, Mironov, actually became a minister. You know, like he was the for some time he represented science fiction in Romania, and he became a minister for tourism. You know, and everybody hated his guts. But he continued to do, and it was really like a sort of a Twilight Zone show, because he was you would see him you know, like on official news during the day, and then in the night on these shows, like about science fiction, yeah, discussing, you know, like alien autopsy, you know, and then showing this Roswell film reels. So it was kind of strange. Okay, Johannes, die Kombination aus Tourismus und Science Fiction. What kind of minister you said? Tourism, yeah, right. Was sagt ihr das? Tourism and Sports. Also Tourismus, Sport und Science Fiction. Jetzt im besonderen Hinblick auf Politik und Horror. Was kannst du dazu sagen? Also mir ist von keinem Standardfaktor Science Fiction bis jetzt bekannt. Es sei denn, na gut, okay. Man kann es natürlich, also Science Fiction ist natürlich ein Multimillionen-Dollar-Ding. Also überall. Also es gibt eigentlich kein Land auf diesem Planeten, wo nicht mehr oder weniger gut verwobene Science-Fiction-Zirkel tätig sind, die entweder sagen, offiziell kommerziell tätig sind oder im Untergrund tätig sind. Also wie das zum Teil auch im ehemaligen Ostblock der Fall war, wo ja Science-Fiction zu einem gewissen Grad toleriert wurde, wenn es nicht besonders klar war, was attackiert wird und wo es dann quasi im Untergrund bleiben musste, dort, wo wirklich in der Literatur Sachen angesprochen worden sind, die einfach vom Regime, also quasi nicht akzeptiert worden sind. Okay, das heißt, es gibt natürlich auch hier natürlich verschiedene Bereiche. Einerseits gibt es, wie wir es im ersten Teil schon angesprochen haben, natürlich Star Trek und diese Dinge. Das heißt, dass Science Fiction natürlich vor allem im Fernsehen und im Film natürlich also Figuren herausgebracht hat, die es mittlerweile auch in die Politik verschlagen hat. Also muss dazu sagen, dass natürlich Arnold Schwarzenegger dazugehört, weil der ist eigentlich mit Terminator wirklich groß geworden und hat mittlerweile, also Terminator und Conan der Barbar eigentlich, also Dinge, die aus der Fantasy und diesem Bereich kommen, und der ist mittlerweile eigentlich ein gemachter Mann eigentlich, obwohl er schlechte Umfragewerte hat, glaube ich, im Moment. Ja, fällt dir noch ein Beispiel ein? Menschen aus der Science-Fiction-Welt, die es geschafft haben, dann in der Politik ganz groß zu werden. Also ein Beispiel fällt mir ein, was umgekehrt ist jetzt, das auch sehr interessant ist. Es gibt diesen Herrn Newt Gingrich. Ich weiß keine Ahnung, ob jemand sich noch an Newt Gingrich erinnert. Der war so in den Mitte der 90er Jahre, war der große Symbolfigur der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten. Und der hat dann ein Buch namens 1945 geschrieben, also ein Science-Fiction-Alternativ-Weltroman, wo sich quasi Newt Gingrich die Welt nach 1945 so denkt, wie er sie gerne hätte. Und nein, nicht wo die Deutschen gewonnen hätten, sondern wo das alles ein bisschen anders auch mit dem Kommunismus und so abgelaufen ist. Ja, Kommunismus ist doch vielleicht auch gleich ein Stichwort. Inwieweit hat sich denn der Kommunismus bedient? Moment, ich rede ja Deutsch, muss Englisch reden. Manometer. Also, talking about communism. How did communism use science fiction as a tool for manipulation of the poor working class people. Actually, speaking about the visual part, the visual part is most easily used, you know, first in propaganda posters and so on. And a lot of, for example, I know some paintings, for example, of the dictator couple in Romania, the Ceausescu and Elena. And she was also involved in a lot of science, like chemistry. And afterwards, I mean, everybody knew that all of this was faked. I mean, she wasn't actually involved in all these experiments and so on, like institutes, founding these institutes. But he became like the leader of science in Romania. And you could see in these paintings all of these strange cosmic worlds, you know, like using a lot of strange huge models of molecular models, you know, floating around her. And it was, you know, you could see how this imagery, who was also part of the covers and so on of science fiction books, would be used. But it was also used as a new mysticism, you know, by a lot of people in that time. And it's actually happening right now. I've been talking about this a bit with the Chinese program, space program. Like if you see the propaganda posters of this Chinese space program, they also go back to the science fiction covers and posters and so on. And they also try to fight back the growth of all these mystical movements, such as the Falun Gong, through this, you know, new religion of progress and you know. Ja, auch interessant. Johannes, glaubst du eigentlich, dass die Chinesen den Amerikanern und Russen bald den Rang ablaufen werden in Sachen Weltraum? Werden sie diese überholen? Man spricht ja immer von dem Aufstieg Chinas. Ja. Das ist insofern eine, naja, was kann ich sagen? Die Chinesen haben, vor allem die politische Führung in China hat natürlich großes Interesse, sagen, nationale Stärke zu demonstrieren. Da ist natürlich die Raumfahrt in dem Sinne natürlich ein gutes Mittel. Keine Ahnung, ob sie in den Rang ablaufen werden. Also es gibt relativ viele Länder, auch in Japan werden schon Satelliten gestartet. Das heißt, es geht natürlich quasi um bemannte Raumfahrt. Also jetzt geht es nicht um kommerzielle, unbemannte Raumfahrt. Es betreibt auch, es geht um den Mars. Also keine Ahnung, ob die Chinesen vor uns auf dem Mars sein werden. Wenn mit uns die Europäer gemeint ist, dann sicher. Aber ist natürlich sehr schwierig. Also es gibt, um das jetzt ein bisschen wieder mit Science-Fiction rückzukoppeln, es gibt ja auch in China eine ganz lebendige Science-Fiction-Szene. Die ist, soweit sie, wie ich es auch vorher angesprochen habe, toleriert ist, sehr klassisch, also fast klassisch in diesem Stil gehalten wie in den 30er und 40er Jahren in den Vereinigten Staaten. Das heißt, wo es darum geht, dass wissenschaftlicher Fortschritt demonstriert wird und dass wissenschaftlicher Fortschritt natürlich immer in eine bessere Welt führt. Also das ist ja das, wo Science Fiction auch herkommt, auch wie wir es schon angesprochen haben im ersten Teil mit Hugo Gernsback. Es ist interessant eben zu beobachten, dass in den Ländern, wo sich totalitäre Regime halten können, die Science Fiction, auch die offiziell tolerierte Science Fiction, natürlich eine ist, die auf die Sterne zeigt und sagt, da müssen wir hin und das werden wir alles schaffen und das ist quasi unser neuer Lebensraum. Das ist natürlich in der Science-Fiction-Tradition im Westen mittlerweile was vollkommen anderes, wobei man da natürlich unterscheiden kann. Also wenn man es quasi wirklich statistisch betrachtet, dann ist französische Science-Fiction vollkommen anders wie zum Beispiel jetzt britische Science-Fiction. Also in den 60er Jahren diese Revolution der New Wave Science-Fiction, die kam ja eigentlich aus England. Die kam nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern aus England mit J.G. Ballard und diesen ganzen Sachen. Das heißt, es ist mal interessant, sich anzuschauen, wie die Science-Fiction-Kulturen in unterschiedlichen Ländern schon vollkommen anders sind. muss natürlich dazu gesagt werden, dass ein Großteil der Science Fiction immer noch in den Vereinigten Staaten geschrieben wird und auch dort publiziert wird. Und obwohl man nicht sagen kann, dass es eine amerikanische Science-Fiction-Tradition wirklich noch gibt, muss man sagen, dass Amerika da auf jeden Fall noch also kommerziell eine gewisse Vormachtstellung hat und auch viele Leute dort versuchen, kommerziell als Science-Fiction-Autor tätig zu sein. Das ist in Deutschland zum Beispiel oder im deutschsprachigen Raum nicht so. Es gibt sehr wenige deutschsprachige, auch kommerziell erfolgreiche Science-Fiction-Autoren. Ja, Stefan, what kind of science fiction do you prefer? Do you like more the utopian or the dystopian thing? Clearly dystopian. There's no question about it. Of course, you know, I'm also looking for the point where a utopia becomes a dystopic world, you know, because there is too much perfection, too many straight lines, and so on. It's the clear sign that the dystopia is already working in that particular place. And the fact is that we live in a dystopic environment already. I mean, a lot, like when I think about Romania itself, you know, there are a lot of waste grounds and a lot of factories that were completely abandoned, and a lot of chemical plants, you know, that are completely part of the landscape itself, I would say, you know. So I think dystopia. But why don't you, if you already live in a dystopian world, so why don't you use utopian science fiction literature to escape from reality? I think it was used a lot. I mean, this utopian drive was part of the fuel that was nourishing the whole totalitarian system at the time in the past. So right now people have to really be very realistic and somehow to get out of this bubble, you know, that everything is all right and we are happy and everything is okay, you know, and to deal with the facts and try to survive in this sort of very, very dangerous, I would say, environment, you know. I mean, it's, of course, there was always, you know, a very interesting critique of utopias in Romania itself. There is a guy called Sorin Antohi, and I think his book was also translated. And he worked also like at an advanced institute like in Berlin. His first book that I knew about was this the theory and critique of utopias, of different kind of utopias, like the political ones, you know, going from Thomas Morus to everything what is you know, but like the socialist movement, the utopian movement, and so on. So okay, Johannes, ich kenne dich ja als positiven und optimistischen Menschen. Ich stelle jetzt dieselbe Frage: Was ist dir lieber, die Utopie oder die Dystopie? Die Utopie ist halt immer relativ fad, muss man sagen. Es gibt, deswegen ist dystopische Literatur natürlich immer eine Literatur, die ein bisschen aufwühlt und wo man sich Gedanken machen kann darüber. Es gibt aber auch gute utopische Science-Fiction-Romane. Also ich möchte auf Ursula Le Guin zum Beispiel hinweisen, Planet der Habenichtse. Das ist eigentlich ein Buch über eine positive anarchistische Gesellschaft auf einem Planeten. Und das funktioniert ausgezeichnet. Das ist ein ganz großartiges Buch. Noch dazu von einer Frau geschrieben. In der Science-Fiction-Literatur gibt es interessanterweise relativ viele Frauen, die da auch schreiben, allerdings wenige, die es quasi wirklich in die Bestsellerlisten dann geschafft haben. Und Ursula Le Guin zum Beispiel ist eine davon, die sehr, sehr berühmt geworden ist und so wirklich großartige Science-Fiction schreibt. Prinzipiell ist es ja so, dass ich ja aus einer linken Tradition komme und da gibt es natürlich ein politisches Problem. Sobald man nämlich beginnt, sich ein Utopia auszumalen, hat man es ja eigentlich schon zerstört, weil da hat man es ja dann falsch gemacht. Das heißt, wenn ich quasi ein Utopia konstruiere als politische Vorstellung und dann dorthin will, bin ich auf dem besten Weg in ein totalitäres Regime. Das heißt, die Utopie in einer linken Tradition ist immer was, über was man eigentlich nicht konkret reden sollte. Das heißt, wenn Linke beginnen, über Utopien zu reden als politisches Programm, dann ist es meistens gefährlich und genauso gut im Rechten. In der Science-Fiction natürlich, wie in jeder Literaturform, ist es natürlich möglich, sich Gedanken darüber trotzdem zu machen und das natürlich ein bisschen zu verkodieren und zu verschlüsseln, das Ganze. Das heißt, es gibt gute utopische, aber auch gute dystopische Romane, die ich jetzt aber nicht eins zu eins als politisches Programm akzeptieren würde oder annehmen würde. Also da würde ich schon zwischen Politik und Literatur insofern unterscheiden wollen. Also und Zukunft, politischer Zukunft. Okay. What about the money? Will there be money in the future? Stefan, what do the authors of the books you read think about that? Well, I don't know. I mean, thinking like always during these discussions, we already said that the present also becomes a strong basis for what is going to happen in the future, in the near future. And at some places I see like the money disappearing maybe itself and having a sort of an exchange with objects or with information and so on. I mean in all these fan communities, for example, if we are talking about the science fiction fan communities, there is always a very strong exchange that doesn't really go directly through money, but it deals with different artifacts or items, you know, that you like old issues of a certain magazine that you would exchange for, and this goes back, I would say, for me to the school days, you know, like one of the first exchange items with high value. Where's the whole collection of Jules Verne? So this, like having all the numbers which were published, like, I don't know, like 50 volumes or something like this, and you could always deal and complete all of this, but you never paid with money. It was always, you know, like maybe to some comics, but some other things. So... Ja, ich habe versprochen, dass wir über Horror reden und ich finde, wir müssen noch viel mehr als nur über die Zombies. Die Zombies. Why are Zombies science fiction and is Graf Dracula, you're from there, around there? Is he also science fiction or is he pure horror? Well, if you are talking about the Bram Stoker book from 1897, it's important to remember that it has a lot of scientific discoveries embedded into the story. So you will have, for example, a lot of telegraph letters or stuff written on the typewriter, or a lot of the medical theories that got involved in this. So I wouldn't connect it so much with a fantastic literature itself, but mostly with its popular science or different theories that were going on at the time. But I would like to say another thing. Romania, because of its because it's very cheap, yeah. You know, like it has very cheap locations for the filming. It has become during the last years a heaven for directors who do horror sci-fi movies. And I know because I had a friend who worked in one of the Hellraiser movies that was filmed in Romania. And I don't know which part. So some of, I don't know, part 5 or something like this. But it becomes more and more a scenery for horror movies. Yes, but vampires, are they still a big issue in Romania? Well, they became a big issue because of the West in the first place, because of the book written by Bram Stoker. And afterwards, it was just because this huge industry, which didn't exist in the communist times, connected to Dracula, suddenly exploded. But there were also some political links that I would like to come back. A lot of there is a sort of a literature of short stories about Ceausescu as a vampire. And also during the time of the revolution, there were, and I've seen these like collages in the street or something like this with him with canines, like with teeth and with blood dripping out of his mouth. So this was. So Ceausescu was a kind of hyper Dracula, right? Yeah, he's connected to like if you connect Dracula, for example, with luxury, you know. This was the first thing that you know that the media's used after the revolution. They were showing all these tapes with his house, with you know, like the incredible luxury he was living in, and so on. Of course, most of this stuff wasn't genuine. You know, it was like just gilded. But they said this is massive. This is massive gold. He had a bath made out of massive gold, you know, and it goes back to this thinking like Dracula was completely a fighter against the outsiders, because also Ceausescu became, you know, very nationalistic figure during his reign, because he in the end it was like the total paranoia. I mean, we are surrounded, you know, like everybody wants to get in and to mess up things. Okay. Yeah. Ich weiß nicht genau, wie ich die Überleitung elegant schaffe, aber es gibt hier auf meinem Tisch dieses Magazin von der Wienzeile. Die letzte Ausgabe, wenn ich mich nicht ganz täusche, zum Thema Science Fiction, die möchte ich Ihnen ans Herz legen für alle Interessierten. Auf dem Utopia-Weg. Ja. So, Johannes. Was hast du da noch stehen? Erzähl. Ist gut. Na, ich möchte ein bisschen drauf einsteigen, was, weil es ja quasi um Horror und Science-Fiction-Horror und Dracula und diese ganzen Sachen jetzt gerade ging. Es gibt ein schönes Zitat von Aldiss, von Brian Aldiss, Science-Fiction-Autor, der Science-Fiction, ich zitiere kurz, die Suche nach einer Definition des Menschen und seiner Stellung im Universum ist, und dass er eben sagt, dass und zwar die unserem fortschrittlichen, aber verworrenen Wissensstand entspricht und typischerweise in der Form der Gothic oder Post-Gothic Novel gegossen ist. Also für Brian Aldiss beginnt quasi die Tradition der Science Fiction eigentlich mit Frankenstein im Jahre 1818 von Mary Shelley. Und da haben wir gedacht, das ist eh sehr interessant, dass wir dann bei Science Fiction, bei Horror automatisch landen und eigentlich dort ankommen, wo Science Fiction, also zumindest in der Definition von Brian Aldiss, herkommt. Also für ihn ist Frankenstein eine schöne Form, wie da alles verwoben ist. Also wie quasi technologische Innovation, also sagen quasi die Wiederbelebung eines Leichnams und diese ganzen Sachen kombiniert ist mit einer quasi auch einer Kritik der sozialen Umstände und so weiter und das Ganze gepackt in einer relativ dramatischen Form und gut lesbar. Und für ihn ist quasi Frankenstein der erste Science-Fiction-Roman eigentlich, also in seiner Definition. Okay, ich sehe gerade auf der Uhr, es ist Zeit, Schluss zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das nächste Homolka fragt, gibt es möglicherweise zu einem Thema, das noch zu bestimmen sein wird. Ich hoffe, Sie erscheinen dann wieder und ja, eine schöne Zeit bis dahin. Schönen Abend.